Decke aller Räume, ich bin der Schatten aller Bäume, in meiner Kette fehlt kein Glied, denn die Lust von hinten zieht. Mein Geschlecht schimpft mich Verräter, ich bin der Albtraum aller. Doch friert mein Herz an manchen Tagen.